Deutschlandradio Kultur Hörspiel. Willkommen zu unserer Ursendung im Hörspiel. Krieg und Traumata ist unser Thema. Heute sind wir mit den Tagebuchaufzeichnungen von Joachim Ringelnatz am Beginn des Ersten Weltkriegs. Am Tag der Mobilmachung, dem 1. August 1914, meldete sich der junge Seemann Ringelnatz umgehend als Freiwilliger zur kaiserlichen Kriegsmarine. Ohne seinen anfänglichen Enthusiasmus zu verleugnen, dokumentiert Ringelnatz all seine Erlebnisse und den Schrecken des Kriegs. Entgegen seiner Hoffnung, auf hoher See eingesetzt zu werden, muss er zunächst Kasernendienst ableisten und wird auf Sperrschiffen eingesetzt. Erst im Verlauf zum Leutnant aufgestiegen, kommandiert er ein Minensuchboot und später eine Flugabwehr bei Cuxhaven. Ringelnatz Tagebuchaufzeichnungen, die im November 1918 enden, gelten als wichtigste kritische autobiografische Zeugnisse des Seekriegs der kaiserlichen Marine. Daneben ist es aber auch der Dichter Ringelnatz, der detaillierte, pointierte, tragikomische Schilderungen eines Krieges in Etappen gibt, der die Großmachtsehnsüchte der deutschen Marine karikiert. Alles ist anders. Wer kennt, wer hält, lebe doch jedermann, wie's ihm gefällt, nach dem, was er tragen kann. Als Mariner im Krieg von Joachim Ringelnatz. Hörspielbearbeitung Helmut Peschina. Komposition Max Nagel. Ich weinte, während ich mein Testament schrieb, darin ich Tante Michel, bei der ich wohnte, zur Universalerbin meiner sichtbaren wie auch unsichtbaren Hinterlassenschaft sowie meiner Schulden einsetzte. Ich weinte noch, als ich das Manuskript kuvertierte, versiegelte und ins Geheimfach meiner altmodischen Truhe verschloss. Nachts traf ich Freunde in der Torgelstube, denen ich mitteilte, dass ich mich nach der Instruktion zwar erst am zweiten Mobilmachungstag in Augsburg zu stellen hätte, dass ich es aber so lange nicht aushielte und deshalb schon morgen führe. Ich war der Erste in der Tischgesellschaft dort, der in den Krieg zog. Denn nun war wirklich der Krieg erklärt. Ich dachte an Kriegsromantik und Heldentod, und meine Brust war bis an den Rand mit Begeisterung und Abenteuerlust gefüllt. Leipzig, den 1. August 1914. Eine furchtbare Katastrophe bricht herein. Ob durch die Dummheit oder die Falschheit des Zaren ist zurzeit nicht klar. Begeisterung kann man bei solch einem schweren Fall die Stimmung, die allerorts in Deutschland herrscht, kaum nennen. Aber das Gefühl der Treue für den Bundesgenossen und der männlichen Empörung für den niederträchtigen Friedensstörer ist auch etwas Schönes und Gewaltiges. Ich hoffe sehr, mein geliebter Junge, dass du durch deine Füße freikommst. Ich umarme und küsse dich, mein lieber Gustav. Dein Paar. Der Zug nach Augsburg war überfüllt. Es machte einen seltsamen, großen Eindruck, so viel Menschen ernst und um einen allgemeinen Gedanken beschäftigt zu sehen, die sich alle als ein einig Volk fühlten. In Augsburg bezog ich ein kleines Hotel. Demonstrationen, Jubelhymnen auf den Krieg und den Dreibund, Laufereien um Pass und Ausweise, Zweifel, ob wir losschlagen würden oder nicht. Nach unruhiger Nacht begab ich mich pünktlich zur Sängerhalle am Stadtgarten. Ich zeigte meine Papiere und weil daraus hervorging, dass ich seinerzeit als Bootsmannsmaat entlassen war, wurde ich durch eine Armbinde als Zugführer gekennzeichnet. Dann formierten wir uns zu einem langen Zug. Unsere Fahrt war ein strapaziöser Triumphzug. Auf jedem Bahnhof empfing uns eine hurrarufende Menge. In Wunsdorf bei Hannover verteilten Damen Erfrischungen. Eine alte Dame drückte herzzerbrechend weinend mir die Hand. Schlagen Sie die Russen! Schlagen Sie die Russen! Wir fuhren nicht. Wir schlichen. Man hatte Angst vor Sabotagen durch Spione. Endlich tauchte Wilhelmshaven auf. Der Gedanke, jetzt kommen wir alle an Bord, frischte die abgespannten Gesichter auf. Wie enttäuscht waren wir, als unser Zug in weitem Bogen um die Stadt nach der düsteren Kaserne geführt wurde, wo schon tausende Leute wie wir in Zivilkleidern seit einem, seit zwei, sogar drei Tagen warteten, ohne erfahren zu können, was aus ihnen würde. Der Kasernenschlendrian machte uns alle schlapp, versauert und unzufrieden. Ich fand auch zum Schreiben weder Stimmung noch Gelegenheit. Ich kam auf die sogenannte alte Wache, um aufzupassen, dass kein Boot dort landete. Ich füllte nach Absitzen der 24 Stunden alles aus, was ich auszufüllen hatte, und in Rubrik »Sonstige Vorfälle« schrieb ich: »Kein Feind, kein Schuss, kein Spion, kein Mord. Man wacht und gähnt und wünscht sich an Bord.« Von daheim bekam ich ein Paket mit Taschentüchern, Strümpfen, Seife, Zigaretten und vielem Essbaren. Vater teilte mir mit, dass mein Bruder Wolf im Landsturm, also vorläufig, noch nicht dabei sei. Wolf selber schrieb mir: »Mückenberg, 9.8.14. Alles Gute, lieber Gustav. Haut sie, dass die Lappen fliegen. Lüttich unser, Belfort unser, hurra! Haut die Bande von Engländern, dass sie das Wiederauftauchen vergessen. Unsere Gedanken weilen bei dir. Komm gesund und siegreich wieder heim. Ich beneide dich. Herzlich umarmt dich, dein Wolf.« Auch Tante Michel hatte aus Österreich geschrieben, eine Karte, die noch nach München gerichtet und mir nun nachgesandt war. »Wer hätte gedacht, dass es einen Weltkrieg gibt? Ich hoffe, du kommst wegen deiner Füße frei. Dein Sparkassenbuch liegt in meinem Vertiko, Schlafzimmer im zweiten Fach unter der Wäsche rechts. Mir geht es so. Nun lebe wohl, bitte bald Antwort geben.« Am 18. August kam ich wunschgemäß auf Wache nach Mariensiel, einem Dörfchen, das eine Stunde entfernt am Ems-Jade-Kanal liegt. Wir, das hieß zwei Unteroffiziere und 12 Mann, wurden bei der Bäuerin Harms einquartiert und lagen dort im Pferdestall auf Stroh. Witwe Harms war steinreich. Sie hatte große Äcker und viel Vieh. Aber sie war herzlos geizig und verpflegte uns in einer Art, die durchaus nicht der Entschädigung entsprach, die ihr die Behörde dafür zahlte. Wir entdeckten einen Zwetschgenbaum, der besonders reich mit köstlichen Früchten gesegnet war. Am Stamm hing ein Plakat: »Pflaumen nicht essen. Vergiftet. Vorsicht!« Es trafen Leute in Mariensiel ein, die uns erzählten, dass sie an Bord der Stralsund ein Gefecht mit englischen Schiffen gehabt und dabei zwei feindliche Torpedobootszerstörer vernichtet, zwei andere untauglich gemacht hätten. Frau Harms brachte mir ein Gedenkbuch an die Einquartierung bei Witwe Harms, das sie angelegt hatte. Ich fügte dem Ganzen ein Verschen zu. »Sei freundlich zu dem rauen Gast, den dir der Krieg ins Haus geschickt. Wenn ihn die Kugel trifft, so hast du ihn auf letztem Weg erquickt. Und wenn er siegreich heimwärts kehrt, dich nimmer sieht, die ihn beschenkt, so ist schon das der Liebe wert, dass er stets dankbar deiner denkt.« Ein herrlicher Sieg beim Metz wurde gemeldet. 3 Armeekorps geschlagen, über 50 Geschütze erbeutet. So erfreulich das war, mich machte es auch neidisch. Ich hatte mich inzwischen in einem förmlichen Gesuch auf ein Schiff nach der Ostsee beworben. Aus der Richtung Wilhelmshaven drang Glockenläuten herüber. Eine radelnde Ordonnanz brachte Erklärung: »Belgien hat sich ergeben. Hurra! Ein riesiges Russenheer ist bei Insterburg ins Netz gegangen. Hurra! Deutsche Schiffe befinden sich im Kanal im Gefecht. Hurra! Hurra! Hurra!« Ich gab die Mariensieler Wache auf und zog vor, wieder in der Kaserne den Leuten Exerzieren, Schießen und Grüßen beizubringen. Ich verfasste ein Gedicht auf die deutschen Matrosen. »Sie protzen, wenn sie am Schanktisch stehen, mit bloßen und tätowierten Brüsten, mit stählernen Muskeln, und haben die Küsten, die Wunder der halben Welt gesehen.« Ein Brief von Eichhörnchen kam an. Es schmerzt mich tief, dass ich von dir, dem Freunde, der so vieles innig mit mir teilte, der auf Leben und Tod hinauszog, nicht ein einzig liebes, treues Wort erhalten habe. Ich weiß nicht, ob du mir geschrieben hast. Sollte es aber so sein, so danke ich dir für deine Zeilen, auch wenn ich sie nicht gelesen habe. Wenn die hellen Sternaugen am Abend über die See strahlen, dann blick nach der Küste, wo zwei andere Augen dich grüßen. Und wisse, dass ich dich sehr lieb habe und dir treu bin. Vielleicht beglückt dich dieses Bewusstsein, wenn du in der Gefahr draußen stehst. Und nun adieu, mein Gustav, geliebter Freund. Und indem sie dir in die lieben Augen blickt, küss dich dein Eichhörnchen mit festem, treuem Händedruck. München, September 14. Sehr geehrter Herr. Die Zeitschrift Jugend schrieb: Ihr Gedicht Deutsche Matrosen wollen wir gern bringen. Nur müssen Sie uns erlauben, dass wir die eine oder andere Strophe auslassen. Das Honorar von 25 Mark senden wir gleichzeitig ab. In vorzüglicher Hochachtung, Ihre ergebene Redaktion der Jugend. Ich war für das zweite Jahr des Sperrschiff Blexen bestimmt. Ich richtete meine unglaubhaft schmale und kurze Koje ein. Mein kleiner Spind war so vollgepfropft, dass ich ihn nur mit Hilfe von Fußtritten schließen konnte. Ich schlief nun wirklich wieder seit Jahren einmal an Bord, in der Stickluft eines überfüllten Logis. Am Tag der Sedanfeier, dem 2. September, schenkte man uns die Nachricht, dass die Deutschen 10 französische Armeekorps geschlagen hätten. Meine Kameraden waren der Meinung, wir würden spätestens zu Weihnachten wieder bei Muttern sein. Ich behauptete dagegen, dass sich der Krieg und die Friedensverhandlungen mindestens bis März hinziehen würden. Nun lag unser Boot draußen verankert auf Vorposten. Ich hatte die nautischen Instrumente, das Signalmaterial und die Lampen zu betreuen. Das Barometer fiel. Unsere kleinen Schiffchen rollten und jummten schon toll genug. Auf den Sturm folgte Nebel. Das rechte Wetter für englische Vorstöße. Wir hörten alsbald von Helgoland her heftiges Schießen. Vor der Geniusbank erlebten wir einen Sturm, der alle bisherigen an Stärke übertraf. Meer und Himmel schienen ein einziges wogendes, zischendes, heulendes Grau. Immer wieder waren wir sekundenlang ganz in Wasserwirbel gehüllt. Wir hielten es aus, wir mussten ja aushalten. Wir sangen sogar auf der Brücke und auf Deckswache, obwohl unsere Lieder nicht so leicht fröhlich klangen, wie sie gedacht waren. Wir wandten mit Mühe den Anker hoch, mussten uns dabei mit Armen und Beinen festklammern und feststemmen, um von den wuchtigen, herüberschlagenden Wassermassen nicht fortgespült zu werden. Dann erhielten wir den Befehl, ins Emdener Fahrwasser zu dampfen. Leicht gesagt und schwer getan. Finsternis herrschte. Auf der Brücke war es für 4 Personen hinderlich eng. Luten! 11 Meter! Volle Kraft! Stopp! Rückwärts! 8 Meter! Langsam, langsam! Die Lampen anzünden! Es musste schnell und nach außen nicht sichtbar geschehen. Aber diesmal ging alles schief. Das Öl brannte schlecht, ein Glaszylinder nach dem anderen ging entzwei. Der Sturm oder die überspritzenden Seen löschten das eben Entzündete wieder aus. Dann hatte ich wieder die Streichhölzer verlegt und dabei trug uns das Schiff ruhelos, bald himmelwärts, bald schwindelnd talab. Klar zum Anker! Fallanker! 15 Fadenkette. 4 Meter Tiefe. Ruder 10 Grad Backbord. Auf das Landblinkfeuer zu. Mehr Steuerbord. Boje voraus. Endlich lagen wir gut. Ich warf mich erschöpft in einem noch etwas trockenen Winkel nieder. Neben mir der Kommandant. Das ist dein Leben. Ja, und wenn der Krieg zu Ende ist, haben wir nichts vom Feind gemerkt. Und man sieht uns scheel an. Nein, Hester, wir haben das Unsrige getan. Unsere kleine Blexen als kleinstes Schiffchen mit seinem guten, anständigen Kommandanten wurde immer als Mädchen für alles und für alle ausgenutzt. Bei jedem Tod- und Teufelwetter schickte der Sperrkommandant unsere Nussschale herum, dass sogar die Lotsen manchmal den Kopf schüttelten. Ich kann nicht begreifen, dass Freundschaft und Korrespondenz ganz voneinander unabhängige Begriffe sind. Ein Brief von Eichhörnchen. Ich muss dir außerdem mitteilen, dass unser gemeinsamer Freund Fritz Dannenberg gefallen ist. Ich ging beim Mondschein 6 Kilometer weit spazieren. Das heißt, hin und her auf dem schwankenden Deck, was ich infolge meiner krummen Beine vorzüglich konnte. Die Wolken bildeten eine Laokon-Gruppe. Sieh mal, Jessen, diese Kerls mit Riesenschlangen. Und gestern der große Regenbogen am Himmel, wie ein Tor. Kannst du dir vorstellen, dass durch dieses Tor die Kriegsgefallenen ziehen nach dem Kometen oder nach dem Monde? Nö. Der Dienstmann-Matrose riet mir, doch einmal etwas auf U-Boot-Kommandant Weddingen zu dichten, der 3 englische Panzerkreuzer versenkt hatte. Hört, was ich Frohes singe, Juchai. Der Kapitänleutnant Weddingen schien gar nicht mehr zu sättigen, sprach, alle guten Dinge sind 3. Da gewann ich sehr an Respekt und musste das allen aufschreiben. Das nächste Mal an Land begegnete ich unserem Heizer und dem Koch. Letzterer war im Unterhemd, das Oberhemd hatte er verkauft. Sie grüßten aber militärisch korrekt. Als ich mit Wurstpaketen und mit der Nachricht, Antwerpen sei gefallen, wieder an der Nassaubrücke eintraf, war mein Schiff weg. Die Blackson ist außer Dienst gestellt und ist in die Werft eingelaufen. Wir bekommen erfreulicherweise ein neues Schiff. In einem Mastenwald entdeckte ich Blackson neben dem großen Schlepper Vulkan, den wir übernehmen sollten. Hier war natürlich alles besser. Es war sogar ein Rettungsboot vorhanden. Noch ein letztes Mal sahen wir Blackson, von fremden Matrosen hinausbugsiert. Vulkan lief aus. Es zirkulierte eine Liste, jeder sollte eintragen, was er an Schuhwerk und Kleidungsstücken notwendig brauchte. Ich schrieb nur hin, 2 Obermatenabzeichen und unterstrich das Ober, um den Wink noch deutlicher zu machen. Dann wurde ich zum Steuermann gerufen. Ich habe eine Meldung über Sie gemacht. Hier, lesen Sie. Ich halte den Bootsmat Hester für geeignet zur Beförderung. Ja, Beförderung. Na? Der Leutnant von Reichert kam an Bord. Zu mir. Bootsmat Hester, dichten Sie mir innerhalb von 3 Tagen ein Potpourri-Lied auf den Geburtstag des Kommandanten des Sperrschiffs Franz. Das Lied soll von der Glückaufkapelle gespielt und von den Offizieren gesungen werden. Sie erhalten entsprechende Unterlagen. Bei dem Geburtstagskind handelt es sich um den ältesten Leutnant der Marine. Am nächsten Tag brachte ich das Gedicht zustande und lieferte es verabredeterweise an unseren Steuermann ab. Gegen 3 Uhr hörten wir lebhaftes Schießen, aber das konnte ja auch Manöver sein. Dann hieß es, ein Torpedoboot sei bei Schillig, also dort, wo Glück auflag, auf unsere eigenen Minen gelaufen. Dann kam uns der Befehl, langsam nach Schillig zu dampfen und nach treibenden Minen zu suchen, eventuell solche mit unserer Kanone abzuschießen. Außer dem unten dienstversehenden Personal stand alles an Deck, am Bug, auf der Brücke, einige in den Wanten. Da! 3-Backbord! War das eine Mine? Keine Mine! Eine Matratze! Eine Korkweste! Und nun sichteten wir viele schwimmende Korkwesten und Hängematten und ein Buch und Balken und Matratzen. Ich holte eine Mütze herauf, die Inschrift SMS York trug. York war ein großer Kreuzer. Die Besatzung der York betrug 900 Mann. Davon waren schätzungsweise 500 tot. Allerwärts, an Land wie an Bord, war der York-Unfall Tagesgespräch. Wir spähten und lauschten und verloren im Nebel die Orientierung, waren selbst in Minengefahr. Endlich tauchte Glück auf aus dem Nebel. Auf Glück auf herrschte von Mittag an bis tief in die Nacht wildes Hallo. Dort wurde mit Musik, Gesang und donnernden Reden der Geburtstag des Kommandanten von Franz gefeiert. Die lärmende Fröhlichkeit der Offiziere in nächster Nähe des traurigen Wracks das noch so viele Leichen, vielleicht noch gar abgesperrte Lebende enthielt, erregte unter den Mannschaften tiefe Entrüstung. Leutnant von Reichert rief mich von drüben an Deck. Hester, Ihr Potpourri hat großen Anklang gefunden. Hier, nehmen Sie als Dank vorläufig diese halbe Flasche Sekt. Ich leerte sie abends gemeinsam mit Jessen und um der Sache etwas Feierliches beizugeben, trank ich Bruderschaft mit ihm. Von meiner Beförderung war nicht mehr die Rede. Vielleicht hatte der Steuermann seinen Antrag zurückgezogen. Ich hatte in den letzten Tagen eine Menge Post bekommen. Dr. Höfner, Bataillonsarzt, bei Ypern verwundet und mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet, schrieb: In einer herrlichen Mondnacht an der Front, mitten im Granatfeuer, haben wir beim Stab Ihr Matrosengedicht in der Jugend gelesen und danken Ihnen dafür. Von Mutter war auch ein Brief dabei. Habt ihr denn einen Bedürftigen an Bord, der keine Liebesgaben erhält? Dem würde ich dann eine Weihnachtsüberraschung bereiten. Wir ankerten. Ich zog auf Wache und entdeckte dabei unsere alte Blexen, die zwei Scheibenflöße vorbeischleppte. Dann leistete mir der Kommandant auffällig freundlich Gesellschaft. Als er mich verließ, ging er auf Jessen zu. Jessen, ich gratuliere Ihnen. Sie sind zum Obermaat befördert. Also der war befördert, ich nicht. Ein dumpfer Groll bemächtigte sich meiner. Ich schenkte Jessen meine Obermaatenabzeichen, die er sich schmunzelnd auf die Ärmel nähte. Am nächsten Tag übergab ich dem Steuermann ein Gesuch zur Befürwortung und Weitergabe an den Sperrkommandanten. Ich bitte, an den Kämpfen im Westen teilnehmen zu dürfen. Ich glaube, dem Vaterlande am besten im Gefecht dienen zu können und besonders dafür geeignet zu sein. Auch spreche ich verschiedene Sprachen und bin ledig und kampfbegeistert. Herr Kaiser schickte mich zum Kommandanten von Glück auf, der schickte mich zum Durchfahrtskommandanten und so ging es weiter und alle schimpften und nannten mein Gesuch aussichtslos. Aber ich ließ es laufen. Endlich kam mein Gesuch zurück. Der Sperrkommandant hatte es nicht weitergegeben, sondern mit Bleistift darauf vermerkt: Abkommandierung ausgeschlossen. Jeder tut dort Dienst, wo er hingestellt wird. Es kam zu einer Auseinandersetzung mit Herrn Kaiser. Sie können ganz ohne Furcht und unmilitärisch mit mir darüber reden. Ich komme mir vor wie ein Verbrecher. Ich bin mit tiefer Begeisterung in den Krieg gezogen. Ich versehe ordentlich meinen Dienst. Ich werde nicht befördert, obwohl ich viel mehr als manch andere eine Gehaltserhöhung brauche. Die oberste Heeresverwaltung kann nicht wollen, dass den eifrigsten Soldaten, begeisterten, kampffähigen Menschen ein Dienst aufgezwungen wird, der sie in das Gegenteil verwandeln muss. Heiliger Abend 1914. Nach dem Abendessen löste ich den Matrosen der Brückenwache freiwillig ab, weil ich nicht an der Feier teilnehmen wollte. Als die anderen Achter ausgerufen wurden, feierte ich auf der Brücke, allein, mit Mond und Sternen. Am Horizont sah man die Umrisse von Kriegsschiffen. Der Leutnant holte mich herunter zu den Kameraden und ich wurde genötigt, Mandoline zu spielen. 4 Stunden Wache im Orkan auf der Brücke. Die über das Schiff wuchtenden Brecher rissen die eiserne Brückentreppe aus den Angeln und spülten Korkwesten, Balgen, überhaupt alles, was nicht angebunden war, über Bord. Wer nicht unbedingt an Deck zu tun hatte, blieb unten. Ich versandte Neujahrswünsche. Von Bord zu Bord wurde signalisiert: Prosit Neujahr. Die Nacht war ungewöhnlich still. Über dem glatten Wasserspiegel wallte Nebel und verzerrte die Perspektive. Die Leuchtbojen schienen bald nah, bald fern zu sein. An Land sah ich den langen feierlichen Beerdigungszug für die 180 Getöteten von Seydlitz. Sie war in einem Seegefecht bei Borkum torpediert worden. Ich eilte nach der Seydlitz, die hinterm Flugzeugschuppen lag, und drängte mich bis zum Posten Fallreb vor, der mich zum Adjutanten des Kommandanten brachte. Was wollen Sie? Den Kommandanten sprechen. Was wollen Sie vom Kommandanten? Ich bitte, auf unvorschriftsmäßigen Wege ein Gesuch aussprechen zu dürfen. Er erlaubte es, ging sehr höflich auf das ein, was ich nun vortrug, und begab sich dann zum ersten Offizier. Es bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als Ihr Gesuch auf vorschriftsmäßigem Wege einzureichen. Sie können aber um beschleunigte Weitergabe bitten. Der Sperrkommandant wird das Gesuch aber nicht weitergeben. Doch, er ist verpflichtet, es weiterzugeben. Abends um 10 legte ich Leutnant Kaiser mein wohlverfasstes, dringendes Gesuch vor. Er schrieb an den Rand, befürwortet, sektfröhlich wie er war. Hester, Sie sind zwar als Individuum sehr brauchbar, aber Sie müssen sich noch einen anderen Kommandoton angewöhnen, wenn Sie sich den Respekt bei den Leuten erhalten wollen. Geben Sie einen Befehl, dann klingt das immer wie eine Bitte. Sie müssen die Leute anbrüllen, dass sie sich auf den Arsch setzen! Ich machte mich bei den anderen Marten vom Vulkan mehr und mehr unbeliebt. Bei den Matrosen galt ich als der Beste, als der freundlichste von den Unteroffizieren, aber sie betrugen sich mir gegenüber deshalb besonders respektlos und undankbar. Meine Koje hatte ich mit Ansichtskarten ausgeschmückt. Dazwischen hingen Taschenmesser, Schlüssel, 7 Tabakpfeifen. Totgeschlagene Kakerlaken klebten wie Rosinen über die bunte Wand verstreut. Das war mein Reich, wo ich schlief und träumte und las. Der 18. Februar kam, der wegen des U-Boot-Ultimatums mit Spannung erwartet wurde. Eine schon längst von mir beantragte und sehnlichst erwartete Bescheinigung traf ein. Ich war vom 2. bis einschließlich 7. März nach Leipzig und München beurlaubt. Überall jubelnde Empfänge, trauriges Abschiednehmen, überall Verwundete, lachende Menschen, ernste Menschen, Soldaten über und über mit Blumen geschmückt. Zu Hause bei den Eltern und Geschwistern wurde ich ebenso verwöhnt wie unterwegs und wie in München von den Freunden von Tante Selma. Auf der Rückfahrt begleitete mich Eichhörnchen bis Bremen. Auf Vulkan fand ich eine günstige Nachricht vor. Unsere Boote sollten außer Dienst gestellt und die Mannschaften an die Kompanie überwiesen werden. In der Kaserne fand ich manches verändert, vor allem war die Disziplin strenger geworden. Mich und einen Bootsmat steckte man als Korporale in die Stube 45 zu so und so viel Mann. Diese Leute waren meist Rekruten und deshalb gefälliger zu den Maten als die Leute an Bord. In der Kantine ging es bunt zu, obwohl das, was es dort zu kaufen gab, teuer und schlecht war. Es folgte eine faule Zeit. Endlich ward ich mit anderen Leuten zur Minenabteilung nach Cuxhaven abkommandiert. Ich wurde in der Süddeich-Kaserne einer uralten Holzbaracke untergebracht. Außer 2 Kalfaktern waren nur Unteroffiziere in der großen Stube 49, die eisig kalt war. Unser Dienst war nicht schwer, aber auf die Dauer uninteressant. Beim Morgenrot verließen die fliegenden Cuxhaven, vergeblich bemüht, ein Lied in Gang zu kriegen. In Kiel empfing uns ein Torpeder, der uns und unser Gepäck auf einen nach Friedrichsort fahrenden Dampfer leitete. Wir sollten 3 Wochen lang in dem nahegelegenen Minendepot Arbeitsdienste verrichten, weil unsere Minensuchboote noch nicht fertiggestellt waren. Die Stunde Arbeit sollte mit 10 Pfennig vergütet werden. Das Kommando war scharf und die Mannschaften von der Matrosenartillerie, die in dem vorlagen und die in der strengen Zucht ein sehr geducktes Dasein führten, rissen Mund und Augen auf, als wir Fliegenden am ersten Abend mit Ziehharmonika-Musik nach der Kantine zogen und dort eine laute Zecherei anfingen. Wir hatten besondere U-Bootsminen zu übernehmen und an neue Tauchboote auszugeben. Man gab uns Garnisonsurlaub. Um das Fährgeld zu sparen, ging ich zu Fuß über die imposante Hochbrücke bei Holtenau nach Kiel. Die Tagesneuigkeit war, die Kriegserklärung Italiens stand bevor. Musik. nachwandernde Post erreichte mich endlich. Der Verlag Albert Langen fragte an, ob ich ein Kriegsbüchlein schreiben wollte. Abends lag ich bei schönem Wetter auf den Wellen des Forts. Einerseits überblickte mein hügeliges Wiesenland und andererseits die See. Auf Aktenpapier schrieb ich sauber: Friedrichsort, 20. Juli 1915. Gesucht des Minenmaten Hester, der Seewehr 1, in Zivilschriftsteller, um allerhöchste gnädige Abkommandierung zur Front. Eure kaiserliche Majestät, meinen allerhöchsten Kriegsherrn bitte ich, ausnahmsweise und gnädiglich zu verfügen, dass ich irgendwohin in die Front befohlen werde oder sonst wie Gelegenheit erhalte, zu Wasser oder Lande am unmittelbaren Kampfe teilzunehmen. Seit dem 2. August vorigen Jahres bis heute habe ich nur hinter der Front dienen dürfen und seit 2 Monaten habe ich überhaupt nur noch mit Depotarbeiten beschäftigte Leute zu beaufsichtigen. Ich bin jung, gesund, ledig und begeistert, habe mich gut geführt und bin nur ein einziges Mal mit einem strengen Verweis bestraft, weil ich mich trotz Verbotes an die Front nach Flandern bewarb. Wir fuhren in See, erst in Kiellinie, dann in Rotten, und nun wurde zum ersten Male das Suchgerät ausgebracht. Das Manöver misslang durchaus. Die Leinen verwickelten sich, die Schwimmbojen kamen nicht gleichzeitig zu Wasser, alles verlor den Kopf und die Steuerleute schrien die unsinnigsten Kommandos. Mein Posten auf den Fischdampfern war vorläufig verhältnismäßig selbstständig. Man estimierte mich als den besten Sachverständigen für Minensuch und Räumwesen und ich scheute auch kleine Lügen nicht, um dieses Ansehen zu befestigen und zu vertiefen. Nun kam ein Leutnant an Bord, der des Steuermanns Kammer mit Beschlag belegte. Er veranstaltete sofort eine Übungsfahrt bis zu den dänischen Gewässern, wobei ich mit meinen Leuten das Minensuchgerät vorführen sollte. Am nächsten Vormittag erreichten wir Libau. Ich wurde zum Verwalter des gesamten Such- und Sprenggerätes für alle 12 Boote unserer Flottille eingesetzt. Ich gehörte von nun an also zum Stab, wurde an Land im Hotel Petersburg verpflegt und durfte sogar an Land wohnen. Ich mietete mir im Hause Helenenstraße 28 ein möbliertes Zimmer bei einer jüdischen Wirtin. Im Frieden habe ich das Zimmer für 30 Rubel vermietet. Aber jetzt im Krieg. Zahlen Sie, was Sie können. Ich zahlte ihr 10 Mark für 1 Monat voraus. Günstige Nachrichten trafen ein. London war bombardiert, Warschau eingenommen. Meine Mutter schrieb mir: Mein geliebter Gustav, welche Freude hat mir heute Nacht dein Eilbrief bereitet? 4 Tage ging ich mit halb erstarrtem Herzen herum, seitdem ich am 11. August früh die Benachrichtigung der Admiralität las, dass nicht wie die Russen gemeldet 2 Torpedoboote, sondern nur 2 kleine Minensuchboote vor der Riga-Bucht zerstört seien. Ja, nur 2 kleine Boote. Vater fügte ein paar Zeilen bei. Das Gerücht, Weddingen lebt, will nicht zur Ruhe kommen. Wir haben darüber von Leuten gehört, die die Familie kennen. Dass die Engländer so gar nichts davon erwähnen, dass sie speziell diesen so gefürchteten Gegner vernichtet haben. Ich meine Einzelheiten und Unternennung seines Namens, lässt beinahe hoffen, dass etwas Wahres an dem Gerücht ist. Im Rigaschen Meerbusen tat sich was. Stündlich trafen neue aufregende Nachrichten ein. Unsere Vorpostenboote sollten um 6 Uhr auslaufen, um die Torpedoboote, die mit der Deutschland gemeinsam einen Vorstoß unternehmen wollten, gegen feindliche U-Boote zu schützen. Ich raste sofort an Bord, um bei dem Divisionschef die Erlaubnis zu erbitten, diese Fahrt mitmachen zu dürfen. Der ganze Hafen wimmelte von Schiffen, die auslaufen sollten. Bis bald! Kommt glücklich zurück! Kommt glücklich zurück! Kommt glücklich zurück! Kommt glücklich zurück! Oh, Auch boten einige lettische Dirnen mit lautem Geschrei sich uns noch eiligst an. Wir passierten Windau und kreuzten dann in der Höhe von Domesnes, ein Boot zum anderen im Abstand von 1000 Metern. Um 3 Uhr blitzte es auf. Unsere Kreuzer nahmen etwas unter Feuer und verschwanden vom Horizont. Neben mir fluchte ein Bootsmart. Es ist eine Schweinerei, dass wir so harmlos herumkutschen müssen und nicht mit vorgehen dürfen, wir Nachpostenboote. Wir dampften immer noch auf demselben Fleck herum. Wir waren nun schon 8 Tage draußen. Endlich weckte mich eines Morgens ein Schuss. Alarm! Alarm! Alarm! Alarm! Alarm! Bergedorf hatte ein feindliches U-Boot gesichtet. Ich schärfte meine Wasserbomben und legte mir Sprengpatronen und auch ein Gewehr zurecht, aber das U-Boot blieb unsichtbar. Entweder war es unter Wasser entkommen oder Bergedorf hatte auf einen Schweinsfisch geschossen. Es waren keine stolzen Gefühle, als wir wieder in Liebau ankamen. Am folgenden Morgen ward mir ein böser Empfang zuteil. Sie müssen sofort mit 3 Minenleuten nach Cuxhaven zurück. Ihre Ersatzleute sind bereits da. Ich übergab mein Suchgerät, nahm Abschied von meinen Kameraden und von 2 Offizieren, die mir Beförderung versprochen hatten. 15 Minuten vor Abfahrt meines Dampfers kam ich an. Sind Sie entlaust? Nein. Dann dürfen Sie nicht aus Liebau hinaus. Marina hat keine Läuse. Wir haben nur Ratten und Kakerlaken. Ich traf mit meinen Leuten 1 Minute vor Abfahrt des Dampfers Siegfried ein, der uns und hunderte von Feldgrauen aller Waffengattungen nach Memel tragen sollte. Nach 3-tägiger Fahrt hatte ich Anspruch auf einen Ruhetag und auf gewisse Marschgelder. Ich reichte ein Gesuch auf Abkommandierung ein. Ein Feldwebel zeigte mir einen Befehl, dass ich sofort nach der Werftdivision in Kiel in Marsch zu setzen sei. Kiel hatte beflaggt und läutete Glocken wegen der Einnahme von Brest-Litowsk. Die Deutschland hatte bei einer Aktion im Rigaschen Meerbusen einen Torpedoschuss erhalten. Grodno war gefallen, Friedrichstadt ebenfalls gefallen. Viel Post. Am eifrigsten und ausführlichsten schrieb immer Eichhörnchen. Nur waren mir ihre Briefe zu blind patriotisch und darum zankten wir uns häufig schriftlich. Auch 2 Honorare von März und Jugend trafen ein, die es mir ermöglichten, dass ich an den Abenden im Ratskeller Wein trank und Neues dichtete. Ich bekam Befehl, als Zugführer mit den übrigen jüngeren Unteroffizieren nach Warnemünde zu fahren. Wir sollten dort als Minensuchsachverständige 1 Tage auf der Vorpostenflottille West zubringen. Für mich hatte man ein blitzsauberes Zimmer bei einer Frau Detloff in der John-Brinkmann-Straße 3 gemietet. Ich hatte mich bald mit mexikanischen Schwestern und deren Mutter angefreundet. Geschwister Remi, Geigenkünstlerinnen. Bulgarien machte mobil, September 1915. In Russland stand das Spiel auf Revolution oder Null Uwehr aus freier Hand. In Warnemünde ließ es sich gut leben. Wir 4 Cuxhavener hatten tagelang nichts zu tun, weil die Vorpostenboote entweder in See oder in der Werft waren. Mit den mexikanischen Schwestern Tula und Muki Remi unternahm ich häufig Spaziergänge nach Wilhelmshöhe. Abends saß ich mit Remis im Strandkorb. Sie erzählten von ihrer Heimatstadt Guadalajara und ich schilderte meine Schiffsjungenstreiche in Westindien und britisch Honduras. Die ersten Schneeflocken fielen. Dann kam die Nachricht, Prinz Adalbert wäre von einem englischen Unterseeboot versenkt, nur wenige Leute gerettet. Schnee und Kälte setzten ein. Die Warnow war zugefroren. Täglich wurden neue Beförderungen verlesen. Von meiner war nie die Rede. Ich wurde täglich deprimierter und nur, wenn ich mit Urlaubsschein oder heimlich nach Rostock fuhr, fand ich bei Remis vorübergehend Trost. Remis erzogen mich auch in gewissen Dingen und redeten mir zu, meine vernachlässigten Zähne zu pflegen und eine 3 Zähne breite Lücke durch künstliche Zähne zu ersetzen. Es trafen Berge von Weihnachtsgeschenken ein. Am Heiligen Abend lagen 24 Vorpostenboote mit 800 Mann Besatzung im Hafen. Die offizielle Weihnachtsfeier fand statt, es gab Punsch und Freibier auf Marken. Ich erhielt 10 Tage Heimaturlaub. Ich badete meine Seligkeit in einem Rausch, wobei ich eine Fensterscheibe mit dem Kopf einschlug. Ich sollte nach Cuxhaven zurückreisen. Der Übergang in das strenge und militärische Cuxhavener Leben ward mir durch einen Hamburger Tag versüßt. Ich wurde zum Minendepot bestellt. Es handelte sich um ein Sonderkommando. Oberleutnant Heinrichs prüfte und verhörte mich. Sind Sie im Räum- und Suchgerät unterrichtet? Jawohl, ich war sogar Instrukteur für Minensuchwesen. Haben Sie einen Sprengkurs durchgemacht? Jawohl. Einen Minenvormannskurs? Jawohl. Haben Sie schon Minen geworfen? Jawohl. Gefischt? Jawohl. Entschärft? Jawohl. Gut. Dann kleidete man mich und die anderen ausgewählten feldmarschmäßig und feldgrau ein. Es hieß, wir würden nach Russland kommen. Auf dem Bahnhof in Hamburg hatte ich Mühe, meine 50 Leute im Zaum zu halten. In Kiel angelangt, führte ich sie nach der Hansabrücke, wo uns die Pinasse des Hilfskriegsschiffes Cordoba erwartete. Ich saß allein im einjährigen Casino bei einer halben Flasche Chateau Mondrousse und hatte die Fotografie der Geschwister Remy vor mir aufgestellt. Von ihnen und anderen Freunden erhielt ich wieder liebevolle Briefe und Geschenke. Tula schrieb unter anderem: Ich habe wie so oft große Sehnsucht nach dir und schreibe dir, um mich damit in eine hinreißende Stimmung zu versetzen. Dann werde ich beim Konzert gut spielen. Mucki Remy schrieb: Weißt du, Gustav, wir wollen doch auf eine schöne Zeit hoffen. Der Krieg wird nicht mehr sein. Wir wohnen wieder irgendwo und du bist unser Hausbesuch. Wir laden nur liebe Mädchen ein und spielen wieder Mozart. Du liest vor und darfst auf dem Sofa rauchen. Du wirst schon allein uns beiden zuliebe nicht tollkühn sein und daran denken, dass du unser bester und, ich glaube, treuester Freund bist. Deine Mucki. Tante Michel schrieb: Also am 25. des Monats geht's in den Kampf. Meine Gedanken werden dich begleiten und meine Gebete dich hoffentlich beschützen. Nun geht zu allem noch das Sorgen und Bangen um dich an. Es muss ja sein. Es heißt standhaft sein und dir das Herz nicht schwer machen. Wir übten jetzt auch nachts in Chorrügen. Sternenloser Himmel, Dunkelheit. Antreten! Hutons klar zum Ablauf! CA-Minen verteilen! Alles klar! Keile weg! Wirf erste Mine! Erste Mine geworfen! Wirf zweite Mine! Die Ausführung wurde nur markiert. Dann aber kam das schwierigste Stück, die Pontons wieder durch die Strömung zu lavieren und auf die Böcke und von da aus auf die Loren zu bringen. Alles ward dann wieder abgetakelt und in dem Schuppen geborgen, worauf wir zur kritischen Besprechung zusammentraten. Bitte, Herrn Kapitän, einen Vorschlag machen zu dürfen. Gut. Was? Was nützt es, dass wir alle kein Wort reden dürfen, wenn Herr Kapitän dann doch hinterher mir mit lauter Stimme Kommandos durchs Megafon zurufen? Könnte man sich da nicht durch verabredete Pfeifensignale verständigen? Und zwar mit Tierstimmen, wie die Jäger sie gebrauchen. Möwenschrei, Entenlocker, auch Hirschlocker. Unsere Leute erhielten die vorzüglichste Ausrüstung an Kleidung, Wäsche und Schuhwerk. Einzelne von ihnen verkauften einen Teil dieser Sachen sofort heimlich an die Zivilisten. Können Sie Maschinengewehr bedienen? Wenn mir es einmal gezeigt wird, kann ich's. Gut. Sie und Matt Langenbeck übernehmen das Maschinengewehr. Morgen beginnen wir. Wenn wir doch endlich einmal fortkommen könnten. Ich glaube schon gar nicht mehr daran. Die Entscheidung liegt beim Prinzen Heinrich. In wenigen Tagen sollten wir nun fort. Unser Kommando war dem General von Below unterstellt, dieser wiederum unterstand Hindenburg. Wir hatten von früh bis abends Dienst, auch sonntags. Auf meinen Pontons befanden sich außer meinen 5 Seeleuten noch 3 Minenheizer und der Torpedomat, mit dem ich nur das Notwendigste sprach. Er entsicherte die Minen, bereitete sie zum Abwerfen vor und kotzte seekrank. Das Wasser überflutete unsere Decks und lief in die Pontons. Das überspritzende Wasser durchnässte uns durch und durch und schlug wie Trommelwirbel auf das dünne Pontonblech. Wirf erste Mine! Erste Mine ist geworfen! Wirf zweite Mine! Auch die zweite ist geworfen! Wirf dritte Mine! So warfen wir in Abständen 12 Minen. Es war schon bedrohlich hell geworden, als wir zurückkehrten. Die englische Armee in Mesopotamien hatte sich ergeben. Von der Goltz war tot. Der Mai war gekommen. Unser Dienst war nun leichter, manche Leute taten überhaupt nichts mehr. Ich hatte die Erzählung Lichter im Schnee vollendet. Ich ließ sie durch den Leutnant dem Kommandanten unterbreiten mit der Anfrage, ob ich sie im Simplicissimus veröffentlichen dürfe. Er ließ mich zu sich rufen. »Setzen Sie sich dort auf den Stuhl. Der Oberleutnant hat mir Ihren Roman vorgelesen. Er liest aber schlecht. Lesen Sie mir das nochmals vor.« »Lichter im Schnee. Das Gelände ward zunehmend sandiger und damit anstrengender. Wagenräder und abscheulich unsaubere Kleidungsstücke lagen am Wege, auch ein abgenutzter Kinderschuh und ein Granatsplitter. Ein Pionier schloss sich ihnen an, der einen Postsack nach einem Unterstand bringen sollte.« »Das stimmt doch nicht.« »Nein, Herr Kapitän, habe Wahrheit und Dichtung gemengt.« »Rücken Sie näher heran, mit dem Stuhle, näher heran, und bleiben Sie sitzen. Seien Sie mal Mensch zu Mensch.« »Jawohl, Herr Kapitän.« »Noch näher. Mensch zu Mensch. Was haben Sie sich bei der Geschichte gedacht?« »Ich habe gedacht, Herr Kapitän, ich habe gedacht...« »Ach was, Kapitän, seien Sie Mensch zu Mensch.« »Ich habe gedacht, dass Dinge, die merkwürdig...« »Sie dürfen die Sache veröffentlichen, aber erst später, wenn wir zurückkehren. Auch unsere Pontonfahrten müssten sich doch vorzüglich verwerten lassen. Ich wenigstens habe auf diesen stumpfsinnigen Fahrten immer über allerlei nachdenken müssen.« Ich erhielt einen Brief von Lona Kalk. Eisenach, den 23. Mai 1916. Geehrter Herr Hester, wir alle sind ganz begeistert von Ihren Schriften, die uns Frau Kurs teilweise vorgelesen hat. Um Ihnen für diese Genüsse zu danken, senden wir Ihnen Zigaretten, da Sie, wie uns Fräulein Hahn sagte, mit Vorliebe derartige Paketchen erhalten. Wir danken Ihnen für die uns gesandten Grüße und erwidern dieselben alle in der Hoffnung, den vielbesprochenen Gustav Hester auch einmal kennenzulernen. Dem Genie Gustav Hester. Herzlicher Gruß. Tilly, Lona Kalk. Beim Appell am 1. Juni 1916 wurde ich zum Obermaat ernannt. Die Unteroffiziere gratulierten mir. Jemand gab mir gelbe und goldene Kronen ab, die ich sofort über meinen Anker nähte. Wir hatten noch faule Tage in Kneis, die uns zu Kopf stiegen, so dass wir viel albernes Zeug trieben. Als wir erfuhren, Lord Kitchener sei ertrunken, feierten unsere Leute das durch einen geschmacklosen Umzug, wobei sie eine Strohpuppe in einem mit läppischen Aufschriften bemalten Sarg durch die Straßen trugen. Unser Rücktransport von Kneis nach Kiel dauerte 5 Tage. Wir wurden auf der Cordoba untergebracht. Man gab uns allen Heimaturlaub. In Eisenach kam ich nachts an. Ich fand die Pension Kurs verschlossen und wollte die Damen nicht spät wecken. Deshalb knüpfte ich meine Hängematte im Garten zwischen 2 Bäumen auf. Ich erwachte davon, dass die Zöglinge mich mit leeren Schachteln und Konservendosen bewarfen. Ich traf dort fast bei jedem Besuch eine neue Generation an, die aber kannte mich schon, vom Hörensagen als kecken Spaßmacher und lyrischen Dichter. Diesmal waren, Wieder reizende junge Mädchen darunter. Ich fuhr dann nach Leipzig zu meinen Eltern. So lieb sie zu mir waren, so entsetzte sie doch manches, was ich über die Stimmung unter den Leuten, über den Kaiser und überhaupt über den Krieg sagte. Betreffs meines Reserveoffiziers-Aspirantengesuches bekam ich Bescheid, ich müsste zunächst Referenzen aufgeben. Ich verlor auf einmal auf dem rechten Ohr das Gehör. Italien hatte den Krieg erklärt. Ich sollte nach der Matrosenartillerie überwiesen werden. Sehr traurig trat ich den Weg nach Thomsen an. Das Fort lag eine Stunde weit von Cuxhaven, unauffällig im Flachland, von grünen Wellen umgeben. Man wies mir eine Hängematte in einer Baracke an. Morgens entdeckte ich, dass die Kasematten sauber und dass die Wälle und Wiesen hübsch bepflanzt und gepflegt waren. Mat Ruprecht gab mir weitere und niederschlagende Auskünfte betreffs des ROA-Kursus. Die Hauptsache ist tadelloses Zeug. Du brauchst eine Extrauniform und musst den Beweis erbringen, dass deine Eltern wohlhabend sind. Auf dem Exerzierplatz wurde ich von Kapitänleutnant Bertelsmann gerufen. Der stand breitbeinig da, wippte auf den Fußballen. Vor allen Dingen, haben Sie Geld? Nein, Herr Kapitänleutnant, aber ich erbe Geld von einer Tante. Das war völlig gelogen. Man teilte mich der B-Batterie zu. Ich speiste mit den einjährigen Maten zusammen in einem kleinen gemütlichen Casino. Ich musste mit diesen jungen Einjährigen und einigen Obermatrosen zunächst eine perfekte infanteristische Ausbildung durchmachen. Dann sprach Kapitänleutnant Bertelsmann mich einmal an und lobte meinen guten Willen. Ich habe bemerkt, dass die einjährigen Mate manchmal über Sie lachen, wenn Ihnen ein Griff oder eine Wendung misslingt. Ich habe die Mate deswegen zur Rede gestellt. Und am 1. Oktober kommen Sie mit den anderen nach der Stadt in die Kiautschau-Kaserne zur Ausbildung von Rekruten. In einer kühnen Stimmung bestellte ich mir bei einem Cuxhavener Schneider eine Extrauniform und schrieb an einen Verleger um Geld. Am 29. September siedelten wir in die zwischen Feldern und Rosengärten gelegene Kiautschau-Kaserne über. Jeder Mat bekam einen Oberartilleristen als Exerziergefreiten zur Seite. Man verbot uns gewisse Lokale, zum Beispiel meine geliebte Apfelweinsonne. Immer wieder stieg ich auf der großen Wichtigkeitsleiter ein Sprösschen höher. So wurde ich Deckoffizier vom Dienst. Ein Honorar von der Jugend versetzte mich in die Lage, meine Luxusuniform zu vervollständigen. Der österreichische Ministerpräsident Graf Stürck war ermordet worden. Konstanza war genommen. Wir hatten schon 4 Grad Kälte und keinen Ofen und zerbrochene Fensterscheiben. Aber eines Tages wurde ich endlich zum Oberartilleristen Mat ernannt. Die Abzeichen kosteten mich wieder viel Geld. Kapitänleutnant Bertelsmann hielt mir eine lange Rede. Sie sind ja anfangs als sehr ungeeignet angesehen gewesen. Und Sie haben allen Offizieren, auch mir, nicht gefallen. Aber Sie haben sich durch große Energie und ich muss auch sagen, durch fast zu viel Eifer zu einem guten Soldaten aufgearbeitet. Deshalb, Hester, habe ich Sie zum Reserveoffiziersanwärter vorgeschlagen. Sie können sich auch schon ein wenig mit der Handhabung des Säbels vertraut machen. Das war freilich eine schöne Mitteilung. Und die Anspielung auf den Säbel ließ mich hoffen, dass ich in nicht allzu langer Zeit auch schon zum Vizefeuerwerker befördert werden sollte. Musik. Kaiser Franz Josef war gestorben. Ich schrieb eine Novelle und noch eine, aber sie misslangen und ich musste sie wieder vernichten. Bukarest war gefallen. Ich widmete mich freiwillig den Vorbereitungen für die Weihnachtsfeier in eifrigster, aber nervös, konfuser Weise. Ich bestellte meine Uniform. Abends verteilten wir unsere Geschenke an die Offiziere. Am nächsten Nachmittag wurden die Rekruten beschert. Weihnachtslieder wurden gesungen. Ich nahm von meiner Korporalschaft Abschied. Meine Beförderung kam heraus. Ich mietete sofort in der Villa Kick-in-See 2 Zimmer. Ach, war das ein Gefühl. Von Offizieren höflich und von den Mannschaften respektvoll gegrüßt und von den Frauen auf einmal beachtet. Mit den Weihnachtsbriefen kamen betrübliche Nachrichten. Das gute Eichhörnchen war sehr krank. Und nun hatte man auch meinen Bruder eingezogen, der bisher unabkömmlicher Bergmann und wegen seiner schlechten Augen vom Dienst befreit war. Meine Eltern waren auf meine baldige Beförderung nicht vorbereitet. Nun saß ich mit Vorfreude der Überraschung im D-Zug in einem Abteil zweiter Klasse. Ich verlebte goldene Tage in Leipzig, Merseburg, Halle, Berlin und unerlaubterweise sogar noch in Rostock und Hamburg. Überall bestens aufgenommen und mitunter mit Truthahn, Gänsebraten und Sekt bewirtet. Am 5. Januar 1917 erhielt ich die Mitteilung, dass ich zur Hilfsminensuchdivision abkommandiert wäre und mich dort sofort melden sollte. Ich begab mich also in den Hafen und meldete mich auf dem Führerschiff der HMSD beim wachhabenden Offizier. Das war Leutnant Bobby. Ich heiße Sie im Namen der Division willkommen. Sie wohnen wie wir alle an Land. Haben Sie schon eine Wohnung? Jawohl. Wie viel zahlen Sie? 60 Mark. 60 Mark? Das ist nicht viel. Verpflegt werden wir an Bord. Jawohl. Ich rate Ihnen übrigens, ohne Gepäck, so wie Sie sind, an Bord zu bleiben, denn wir unternehmen heute Nacht eine Scheinwerferübung, die Sie vielleicht interessiert. Jawohl. So ließ ich mich auf das Boot 6 bringen. Die HMSD war das Cuxhavener Filzlaus-Geschwader. Ihre Boote, kleine Schlepper, durften sich nicht allzu weit hinauswagen. Sie trugen zum Teil englische Namen, Fairplay 1, Fairplay 2 und so weiter. Als Musterschiff dieser Schlepper diente der geräumige Luxusdampfer Scharhörn, der in Friedenszeiten dem Hamburger Senat zur Verfügung stand. Die ganze Division lief aus. Die See stand hoch, es war eisig kalt. Helgoland kam in Sicht, als wir wendeten und unser Suchgerät ausbrachten. Der Sturm warf unsere Nussschalen toll umher. Ich freute mich, gleich bei dieser ersten Fahrt meine Seefestigkeit beweisen zu können. Um 2 Uhr trafen alle Boote wieder in Cuxhaven ein. Es folgten eisig kalte und manchmal stürmische Fahrten. Ich stand am Ruder oder auf der Brücke. Es kam ein Briefchen meiner Schwester Otti. Lieber Gustav, Väterchen ist seit gestern schwer krank. Lungen- und Rippenfellentzündung. Er ist bei Bewusstsein, hat aber furchtbare Schmerzen und keine Lust am Leben mehr. Es steht sehr ernst um ihn. Der verschärfte U-Boot-Krieg war in Kraft getreten. England suchte uns durch einen Minengürtel abzusperren. Unsere Boote schoben sich nur mit Mühe durch die Eiskrater und die Schollen knirschten bedrohlich gegen ihre Wände. V-56 war auf eine englische Mine gelaufen. Die Deutschen hatten sich vor Verdun zurückgezogen. Kündigte meine teure Wohnung und siedelte ins Hotel Kaiserhof über, wo ich für ein kleines Zimmer 38 Mark zahlte. Ich war in Vertretung Bobbys mit dem Kommando des Bootes Cuxhaven betraut. Zum ersten Mal stand ich als Führer eines Schiffes auf der Brücke. Mutter schrieb: Kaum habe ich mich über deine so überreiche Sendung vom 18. Februar einigermaßen beruhigt, da treffen gestern und heute noch die 2 Eilpakete ein. Und bring mir so viele köstliche Gaben. Sachen, die uns auf viele Wochen versorgen und so kostbar sind. Der U-Bootskrieg war flott im Gange. Unheimliche Werte, große Schiffe, reiche Ladungen gingen zugrunde. Eiskalte Sturmfahrt, die Seen, die über unser Boot fegten, froren schon in der Luft. Unsere Haare und Bärte waren weiß von Reif und Eis. Ich wurde täglich mit neuen Offizierskreisen bekannt und fiel meistens wegen meiner langen Nase und überhaupt wegen meines Äußeren komisch auf, aber manche fanden Gefallen an meiner erfinderischen Spaßmacherei und manche hatten mich sichtlich gern. Graf Zeppelin war gestorben, 8.3.1917. Mein Urlaub war genehmigt, mit dem Vermerk, dass ich aber nicht nach Hamburg, sondern direkt nach Cuxhaven zurückkehren müsste, um das Boot Caroline als Kommandant zu übernehmen. Ich fuhr nach Halle und Leipzig und verteilte meine gesammelten Proviantschätze. In Cuxhaven übernahm ich stolz erfüllt das Kommando des Schleppers Caroline, wobei ich eine feierliche Ansprache an meine Mannschaft hielt und Zigaretten und Schnaps verteilte. Als verantwortlicher Kommandant hatte ich jetzt doppelt so viel zu tun. Abends von den Offizieren eingeladen, dann Kegelabend im Casino. Manchmal war ich dieser Gesellschaften und Saufereien recht überdrüssig. Oft kam ich erst um 4 Uhr morgens zu Bett und wurde schon um 5 Uhr wieder geweckt und musste um 6 Uhr meine Caroline hinausfahren. Rentwertshausen in Thüringen, den 10. April 1917. Lieber Gustav, mir war so, als ob wir beide uns noch etwas zu sagen hätten. Ich erhielt einen Brief von Lona Kalk. Mir tat es nur auf einmal so leid, dass ich nicht lieber zu dir war. Doch ich kann so schwer zeigen, was ich fühle. Glaub mir, ich hab dich auch lieb, sehr lieb, und möchte so gern etwas Liebes tun. Ich wünsche dir, dass es dir gut gehe, recht gut gehe. Sei auch in Cuxhaven ein wenig froh. Viele Grüße und einen herzlichen Kuss. Von Lona Kalk. 30. April 1917. 4:30 Uhr geweckt, bis abends 7:30 Uhr gesucht und gefischt. Circa 400 Pfund Schollen, einige Butz- und Taschenkrebse und 2 Zentner Seesterne, Seetang, Seerosen und anderes schleimige Getier und Geschling, was ich als Dünger verkaufte. Von den Fischen verschenkte ich viel, denn für die Freunde im Binnenlande waren das seltene Delikatessen, und bei den Offizieren konnte ich mich derart ein wenig für freundliche Bewirtungen revanchieren. Draußen wurden massenweise Minen geräumt. Die Nordsee war allerwärts verseucht. Wir suchten den neuen Hafen mit scharfem Gerät ab. Dort war in der Nacht eine Mine detoniert. Ein M-Boot hatte sie überfahren. Es war dicke Luft. In der Nacht tobte ein Sturm, bei dem sich unsere Boote losrissen. Meiner Caroline wurde die Heckwaldschiene zertrümmert. Bei Nordholz, nahe der Luftschiffhalle, brannte die Heide. Ein gehobenes, halbes deutsches U-Boot wurde nach Cuxhaven gebracht. Wir soffen viel zu viel. Wir soffen im Casino und nachts privat weiter und früh an Bord und jederzeit. Es gab auch immer Anlässe. Die Kommandanten wurden zu einer außerordentlichen Sitzung zusammengerufen. Es handelte sich um eine Strafrede, weil wir wieder nachts skandaliert und laut gesungen hatten. Ich erhielt 14 Tage Bordarrest, das heißt, ich musste so lange an Bord schlafen und jedem Dienst der Leute beiwohnen. Wir gerieten bei Tonne 5 in einen Sturm. Caroline stand Kopf. Meine Gruppe erhielt 5 Tage Erholungsurlaub. Ich fuhr indessen nach Otterndorf und vergrub mich dort in ein Hotelzimmer. Schlechte Nahrung, freudlose Zeit. 3 Jahre Krieg waren um. Die Engländer gingen jetzt in Flandern mächtig ins Zeug. Man erwartete Angriffe auf unseren U-Boot-Stützpunkt Ostende. Zu meinem Geburtstag war mir viel beschert. In der Messe brachte man mir 3 Heils aus. Abends war ich allein und wieder sehr niedergeschlagen. In meinem Kleiderschrank hing nun schon eine nagelneue Offiziersuniform und der seidengefütterte Mantel und die silberdurchwirkte Schärpe. Ich aber trug eine abgewetzte Vizeuniform und wartete auf die allerhöchste Kabinettsorder. Man rechnete mit einem gewaltigen Fliegerangriff auf Cuxhaven. Am nächsten Tag würde der Kaiser nach Cuxhaven kommen. Es war ein imposanter Anblick, als das große Schlachtschiff Baden mit der Kaiserstandarte im Topp ganz vorsichtig langsam heranglitt. Auf den Decks standen hohe Militärs mit dicken Armstreifen und breiten roten Hosenstreifen allzu nonchalant herum. Der Kaiser in Großadmiralsuniform und mit dem Großadmiralsstab in der Hand verließ das Schiff. »Guten Morgen, Matrosen«, rief er, obwohl es 19:30 Uhr abends war. Es gab da noch eine große Aufregung in Cuxhaven, weil Majestät nach einem geräucherten Aal verlangte und ein solcher nicht aufzutreiben war. Selbstverständlich wussten alle, dass die Reise des Kaisers mit den jüngsten Meutereien in der Marine zusammenhing. Die 9 Beförderungen kamen heraus, die meinige war nicht dabei. Sturmfahrten im Hafen Hochwasser, zwischen Helgoland und Neuwerk war das U-Boot C-43 gesunken. Ein Matrose zeigte eine große Fertigkeit darin, ein Bierglas, das ich mir auf den Kopf stellte, mit einem anderen Bierglas herunterzuwerfen. Das genügte dann nicht mehr und er fing an, mir Gläser mit dem Revolver vom Kopf zu schießen. Dann griffen wir anderen auch zum Revolver und schossen. Schossen zunächst auf die Fotografie der Braut eines abwesenden Leutnants, schossen andere Bilder entzwei, schossen in die Fenster und in die Gaslampe. Eine unbändige Zerstörungslust überkam uns. Sodann veranstalteten wir Ringkämpfe und begingen sonstige berauschte und uns berauschende Heldentaten, bis wir schließlich mit Lärminstrumenten und das Pfannenflickerlied singend zum Hafen zogen. Und gerade zwischen diesen Aufregungen kam meine Beförderung zum Leutnant heraus. Am nächsten Morgen betrat ich, Säbel in der linken, Mütze in der rechten, die Messe von Scharherrn. Leutnant der Reserve Hester meldet sich gehorsamst laut allerhöchster Kabinettsorder zum Dienstgrad befördert. Man feierte mich gewaltig. Ich musste natürlich auch gewaltig blechen. Meinen Caroline-Leuten spendierte ich ein Fass Bier und Tabak und überschwängliche Reden. Beim nächsten Auslaufen hisste Caroline zum ersten Mal meinen Kommandantenwimpel. Dann fuhr ich mit geliehenem Dolch auf Urlaub, Herr Leutnant zu See, Hester. Über Hamburg kam ich dann wieder zu Caroline, die in der Werft lag. Die Offensive in Italien begann Oktober 1917. An der Westfront hatten wir große Verluste erlitten. Vom 25. Oktober an wütete ein großer Sturm. Ich sah am anderen Tag Boote, die wie blecherne Spielzeuge von Riesenhänden zerknittert und zerschlagen aussahen. Viele Leute waren ertrunken. Ein Boot wurde vermisst, andere irrten noch am 27. vertrieben umher und kämpften verzweifelt gegen den furchtbaren Orkan. Abend war unser Kegelabend. Wir feierten einen Sieg in Italien, 60.000 Italiener gefangen. Mein Vater schrieb: Leipzig, den 9. November 1917. Mein geliebter Gustav, mein langes Schweigen hat einzig mein miserables Befinden zugrunde. Es geht mir recht schlecht. Seit 6 Wochen bin ich Nacht für Nacht Hustenanfällen ausgesetzt, wonach ich in Schweiß gebadet und gänzlich erschöpft daliege. Ein paar Stunden aus purer Erschöpfung schlafe. Wenn zuweilen Atemnot dazutritt, wird es unerträglich und man ersehnt eine Gabe Morphium. Aber wer verschafft einem die? Mama pflegt mich treulich, aber hat es natürlich in den Nächten auch recht schwer, da der krachende Husten sie stundenlang wach hält. Sei geküsst von deinem alten, sich ganz in Husten auflösenden Paar. In Cuxhaven wurde der verschärfte Kriegszustand erklärt. Es waren 14 englische Einheiten nordwestlich von Helgoland gesichtet. Ich hatte eine Novelle geschrieben und an den Simplicissimus gesandt. Die ward mir retourniert, was mich sehr verstimmte, weil ich kurzen Kesselurlaub erhielt und kein Geld zum Reisen hatte. Meinen Urlaub benutzte ich nun, um eine Weihnachtsfestschrift zu beginnen, die vervielfältigt werden sollte. Ich versah sie mit Illustrationen, die ich nach eigener Erfindung in Wachsplatten grub. Sie wurden dann ebenso wie der Text mimeografisch kopiert. Waffenstillstand mit Russland. Ich war dennoch jetzt der Meinung, dass wir vor 1920 keinen allgemeinen Frieden erreichen würden. Am 2. Januar 1918 war Komplimentiervormittag im Casino. Exzellenz drückte allen Offizieren die Hand. In der nächsten Zeit folgten Gelage und Typhuserscheinungen, so dass wir uns alle dreimal hintereinander impfen lassen mussten. Urlaub. Tante Michel hatte mich nach Berlin eingeladen. Sie war äußerst lieb zu mir und schenkte mir praktische Dinge für meinen Landhaushalt und für meinen Bordhaushalt. Im Übrigen aber lag über Berlin eine düstere, bange Stimmung. Man erzählte, dass der Kaiser manchmal stundenlang in der Kirche weinend auf den Knien läge und dass die Österreicher sich so unzuverlässig erwiesen hätten, weshalb wir Deutschen die Offensive in Italien abbrachen. Tante Michel gab mir eine Karte von meiner Mutter. Sie schrieb, Vater wäre an Lungenspitzenkatarrh erkrankt. Da mein Urlaub ablief und auch nur nach Berlin lautete, ich aber andererseits aus der Karte meiner Mutter nichts Klares erkannte, so depeschierte ich meinem Bruder nach Halle, er möchte mich sofort in Berlin anrufen. Nach langen Stunden kam das Ferngespräch zustande. Meine Schwägerin war im Apparat. Hallo? Weißt du schon? Ist Vater sehr krank? Vater ist tot. Hallo? Sag's noch einmal. Gestorben. Um 4 Uhr heute Morgen. Ich fälschte meinen Urlaubsschein nach Leipzig, depeschierte gleichzeitig an mein Kommando um Nachurlaub und reiste ab. Am 2. Februar wurde bekannt, dass die HMSD aufgelöst würde. Wir saßen bedrückt im Casino. 2 Fischdampfer waren auf Borkum Riff aufgelaufen. Die Besatzungen hatten 48 Stunden lang in den aus dem Wasser ragenden Schornsteinen und Ventilatoren gesteckt und waren darin erfroren. Ein Telegramm meldete am 9.2.1918, der Friede mit der Ukraine sei unterzeichnet. Später hieß es Friede mit ganz Russland. Dann kam die Nachricht, die HMSD bliebe doch bestehen. Alles schwamm in Glück und Champagner. Dann wurde die Nachricht wieder dementiert. Alles schwamm in Trübsal und Champagner. Ich bewarb mich bei der Presseabteilung des Reichsmarineamtes. Andern Tags rückten unsere Leute ab. Wir fuhren mit unseren Fairplays nach Hamburg. Ich war sogar am hellen Tage einmal so betrunken und in meiner Kleidung demgemäß derangiert, dass man mich zu einem Friseur schleppte und mich dort gewaltsam waschen und massieren ließ. Zurückgekehrt nach Cuxhaven kam ich zur 7. Kompanie. Mein Gesuch betreffs Presseabteilung wurde abgeschlagen. Die erste Schlacht der neuen Offensive, die größte Schlacht der Welt, war von uns gewonnen. Paris wurde aus einer Entfernung von 120 Kilometern beschossen von der langen Bertha, deren Geschosse 40.000 Meter hoch gingen. Ich hatte mich ab und bei Herrn Korvettenkapitän Schröder angemeldet und dabei einen 7-tägigen Urlaub durchgesetzt und reiste nach München. Ich fuhr dann nach Seeheim. Eine Maschinengewehrbatterie, die mir künftig unterstellt sein sollte. Ich musste mich schleunigst und intensiv mit dem Maschinengewehr, der Revolverkanone und dem Batteriebetrieb vertraut machen. Der erste heiße Tag. Mit Hilfe der vielen Leute legte ich mir in wenigen Tagen ein Gärtchen an. Hinterm Maschinenhaus wurde ein großes Quadrat mit Draht und Reisig eingezäunt und gegen Sandwehen mit Moos und Steinen geschützt. Wir säten Radieschen, Eiszapfen, Sonnenblumen und Kresse. In der Mitte des Gartens grub ich einen großen Waschkessel ein, der ein Teich für Frösche und Krötenzucht werden sollte. Neben meinem Wohnraume lag die Küche. Wenn ich nachts dort eintrat und plötzlich Licht anknipste, waren die Wände und Tische schwarz von Tausenden von Kakerlaken. Ich fing sie für meine unersättlichen Eidechsen. Es wurde warm, Kresse und Radieschen sproßten, große Libellen schwirrten umher. Ich saß im Badeanzug im Garten und studierte die Erotik der Schlangen und den Koitus der Eidechsen. Täglich entdeckte ich Neues in meinem zoologischen Garten. Zu meinem Geburtstag fand ich meinen Korbstuhl mit Eichenlaub und Vogelbeeren begrenzt. Auf dem Tische standen Sträuße von Dahlien, Heidekraut und Glockenblumen und Geschenkpakete von meiner Schwester, von Tante Michel. Meine Leute brachten ein Ständchen. Der Stabsarzt bescheinigte mir Neurasthenie und Schlaflosigkeit, worauf mir ein zweiwöchiger Urlaub bewilligt wurde. Man las oder hörte, in 2 Tagen 86 feindliche Flieger abgeschossen. An der Front gingen wir planmäßig zurück. Metz sollte geräumt sein. Es wurde kahl und kalt in Seeheim. Ich schrieb an einer neuen Arbeit. Es folgten regenreiche Septembertage, die eine ungewöhnliche Menge von Pilzen hervorbrachten. In der Zeitung stand, die Sozialdemokraten wollten unter gewissen, aber strengen Bedingungen in die Regierung eintreten. Es kamen neue Nachrichten über unsere schlimme Lage und über ein Friedensangebot Bulgariens. Am 4.10. kam die Meldung, der Reichstag habe beschlossen, den Feinden den Frieden zu den Wilsonschen Bedingungen anzubieten. Ich musste die Batterie Nordheim abgeben und dafür außer Seeheim noch die Land- und Bordausbildung einer Maschinengewehrgruppe übernehmen. Es ward endlich offiziell die Abdankung des Kaisers verlangt. Ludendorff war zurückgetreten, Österreich wollte Sonderfrieden, wir wagten keine Offensive mehr. Das Hamburger Fremdenblatt schrieb: Wir haben den Krieg verloren. Revolution in Österreich-Ungarn. Es war der 5. November 18, als mich abends Oberleutnant Müller aus Dunen antelefonierte. Seine Leute wären mit Waffen davongelaufen. Im Gasthaus zur Sonne in Cuxhaven wollten sie so etwas wie einen Soldatenrat gründen oder hätten ähnlichen Unsinn vor. Wir sind Delegierte des Soldatenrates. Es gibt keine Vorgesetzten mehr. Ich lieferte meine Schlüssel aus, auch die zu den Munitionsräumen, und setzte ihnen zu essen vor. Der Soldatenrat will auf strengste Ordnung achten. Man will sofort einen Frieden um jeden Preis eingehen. An der morgigen Versammlung dürfen auch Offiziere teilnehmen, aber es ist verboten, Waffen mitzubringen. Einige Offiziere müssen die Stadt sofort verlassen. Und Sie, kommen Sie morgen mit und führen Sie Ihre Leute an. Abends ging ich nach Cuxhaven direkt ins Offizierscasino, wo die Aufständischen unter dem Vorsitz eines gewissen Bayer ihr Hauptquartier eingerichtet hatten. Am Hauptsaal stieß ich auf Widerstand. Wir haben nichts mit Offizieren zu tun. Unsere Parole ist Liebknecht. Nein, ihr müsst mich anhören und aufnehmen. Ihr braucht Offiziere und Intelligenzen und gebildete Leute. Ihr dürft eure Bewegung nicht gegen alle Offiziere, höchstens gegen Dumme und Schlechte richten. Ich komme mit meinem ganzen Herzen zu euch. Ich bin allerdings auch kein Verräter am Offiziersstand. Kommen Sie morgen wieder. Ich wäre gerne in den Roten Rat eingetreten und dieser hätte zweifellos auch meine Dienste gern angenommen. aber die diesbezüglichen Verhandlungen scheiterten daran, dass ich es zur strengsten Bedingung machte, wenn einmal, dann auch gleich mit an die äußerste Spitze gewählt zu werden. Darauf gingen die Roten nicht ein. Aufhetzende Flugschriften wurden verteilt, Schlagworte wie Gleichheit und Freiheit richteten viel Schaden an und verwirrten die Leute. Ich hielt zahllose Reden und machte es ganz zu meiner Aufgabe, Soldaten und Zivilisten, auch blindblöde und stolzdumme Offiziere aufzuklären. Meine Nerven waren arg herunter. Dennoch begann ich nachts eine lange Rede niederzuschreiben an die Zivilbevölkerung und an das Militär beider Lager. Als die Rede fertig war, gab ich einen offiziellen Telefonspruch auf. Ich frage an, ob ich, der Leutnant und Schriftsteller Hester, in Cuxhaven eine öffentliche Rede halten darf. Weiters frage ich an, ob der Arbeiter- und Soldatenrat seine Mitglieder dazu einladen wird, ob der Admiral, sämtliche Offiziere und alle ernsten Zivilpersonen dazu einladen wird. Die Versammlung ist gedacht, dass man ohne Waffen erscheine und dass möglichst alle unreifen Elemente ferngehalten werden. Vom Soldatenrat erhielt ich keine Antwort. Der Admiral befahl mich in sein Büro. Er saß mit hochrotem Kopf dort. Ich bin empört über Sie. Sie schicken das mir und gleichzeitig dem Soldatenrat. Sie muten das mir zu. Sie wollen uns ohne Waffen hinstellen. Sie, ich reiße Ihnen die Uniform vom Leibe. Wollen Sie mir gehorchen oder nicht? Herr Admiral, ich bitte, mich einmal zu Wort kommen zu lassen. Ich danke. Ich ging verbittert fort. Über 100 Ansprachen hatte ich an die Leute gehalten. Ich hatte ihnen klarzumachen versucht, wie viel Gutes und Gütiges, wie viel unentbehrliche Erfahrung auch im Offizierskorps steckte und dass man über den schlimmen Erlebnissen nicht die Guten vergessen dürfte. Auf den Schiffen war von den Aufständischen statt der Kriegsflagge die rote Flagge gehisst. Darüber war es auf verschiedenen Fahrzeugen zu blutigen Kämpfen gekommen. Einige Offiziere hatten ihre bisherige Flagge bis zum Tode verteidigt. Am 9. November versammelte der Admiral endlich einmal seine sämtlichen Offiziere in einem Kasernenschuppen und verlas in Gegenwart des Roten Rates eine Bekanntmachung. Cuxhaven, den 9. November 1918. Ich habe am 7. November durch die Kommandeure folgenden Befehl übermitteln lassen. Jedem Widerstreben der Offiziere gegen die augenblickliche Lage ist energisch entgegenzutreten. Sie dürfen sich in Cuxhaven bzw. ihrem Standort in bürgerlicher Kleidung oder in Uniform, jedoch ohne Waffen, frei bewegen. Jeder Einzelne hat seine Entscheidung bis heute Mittag 12 Uhr zu treffen. Und falls er sich zur Mitarbeit nicht bereit erklärt, dieses seinem Marineteil bzw. seiner Behörde zu melden. Die Zeitungen hatten die grausamen Waffenstillstandsbedingungen der Entente veröffentlicht. Darunter stand ein Artikel, dass Reichskanzler Ebert die Bedingung annehme. Es kam die Kunde, der Kaiser und Hindenburg seien nach Holland geflüchtet. Wir waren voll Verachtung gegen den Kaiser, der in der Stunde der Not sein Vaterland verließ, anstatt sich einmal an die Spitze des Heeres zu stellen. Ich ging nach Seeheim und fand endlich wieder Post vor. Ein Brief von Mutter. Am schrecklichsten Tag seit 100 Jahren. 9. November 1918. Ach, mein Gustav, so etwas Fürchterliches hätten wir beide wohl nie vorausgesehen. Ich stehe nun ganz arm da, denn die kleinen Ersparnisse Papas sind ja hauptsächlich in deutschen Reichsanleihen angelegt. Das Erschreckendste wird wohl die Bekanntgabe der Friedensbedingungen sein. Ach, unsere schöne Flotte. Alles bricht zusammen. Ja, es ist gut, dass Papa es nicht mehr erlebt. Ich denke an die Stimmung, als 1871 Frieden geschlossen wurde. Und heute? Eichhörnchen schrieb: In Politik sind mir freilich viele Ideale zertrümmert. Und wir würden uns heute besser verstehen. Denn in manchem habe ich mich zu deinen Ansichten bekehrt. Du sahst in vielem weiter als andere Menschen. Das gebe ich heute zu. In Italien, in Schweden sollte es gären. Es hieß, auch in Holland machten sich demokratische Gelüste breit. So morsch und faul auch die alte Macht sich erwiesen hatte, so zeigte sich doch, dass der Umsturz, anfangs edel und groß, nun entartete und dass er aus den Schleusen, die er geöffnet hatte, nun überflutet wurde. Ordinäre Gelüste, egoistische Triebe waren entfesselt und wollten gleich herrschen. Ich ging durch die verlassenen Mannschaftsbaracken. Verstreute Patronen und zerschnittene Patronentaschen lagen herum. Die Leute hatten sich die Lederteile zum Stiefelbesohlen mitgenommen. In Cuxhaven waren die Offiziere sehr verbittert, weil man ihnen alle Waffen konfisziert hatte. Wir geldlosen Offiziere, also besonders die jüngeren Leutnants, waren natürlich übel dran. 18. November 1918. Was noch an Schiffen im Hafen lag, lief aus, denn bis heute mussten alle Schiffe abgeliefert werden. Nachts veranstalteten die letzten Stammleute von Seeheim ein Biergelage. Die Gewehre lagen in einen Winkel hingeworfen. Viel dünnes Bier macht auch besoffen. Der Rest der Leute verteilte die letzten Bestände der Mannschaftskantine. Ich trank den letzten Kaffee in meinem Zimmer und schrieb mit Kohle einen sentimentalen Vers an die Wand. Froh mein Herz in dieser Einsamkeit, hab ich warm geschrieben und gelesen. Und dann sah ich deutsche Kraft verwesen, Dünger werden einer besseren Zeit. Blinde trugen Schmach und Leid. Euch nur, Wald und See, hab ich zu danken, die ihr, als die Menschen hässlich sanken, immer treu und gleich geblieben seid. Leutnant A.D. Gustav Hester, 21. November 1918. Dann fuhr ich auf dem Dienstrad davon. Ich trug den geliebten verlotterten Pelzmantel, Rucksack, Handtasche, Spazierstock. Im Hotel Adalbert bezog ich ein Zimmer. Nun war ich häufiger mit anderen Offizieren zusammen. Der Rote Rat stand noch immer auf dem radikalen Boden der Spartakusgruppe. Sonderparteien, Sonderbehörden, Sondergruppen und Vereine bildeten sich. Da erhielt ich aus Hamburg zur rechten Zeit ein Telegramm. Leutnant Hester, Seeheim, sind zur Nachrichten- und Presseabteilung des Hamburger Arbeiter- und Soldatenrates Mönckebergstraße 5 kommandiert. Telegramm dient gleichzeitig als Urlaubschein und Fahrtausweis Briefnummer 227. Dieses Telegramm ebnete mir den Weg. Am Freitag, den 29. November 1918, traf ich in München ein. Überall ernste, niedergeschlagene Mienen. Viel Krüppel, viel Kranke, viel Arbeitslose. Misstrauen, Angst vor dem drohenden Bürgerkrieg, Hunger, unbeleuchtete Straßen, Schießereien, Raubüberfälle, Diebstähle. Ich saß in Tante Michels bisheriger Wohnung in der Azisstraße, in meinem altvertrauten Stübchen und sah meine Bücher wieder und manche Gegenstände, die ich ganz vergessen hatte. Und ich öffnete das von mir vor 4¼ Jahren zurückgelassene Testament und musste weinen, weil niemand zu mir gesagt hatte: Willkommen nach dem Kriege in der Heimat. Als Marina im Krieg von Joachim Ringelnatz. Hörspielbearbeitung Helmut Peschiner. Mit Jens Harzer. Sowie Katja Danowski, Marlene Diekhoff, Lisa Hagmeister, Hedi Kriegeskotte, Nina Petri, Birte Schnöing, Bettina Stucki, Angelika Thomas, Viktoria Trautmannsdorf, Florian Anderer, Achim Buch, Matthias Bunschuh, Paul Herwig, Felix Knopp, Matthias Leher, Thomas Niehaus, Hans Löw, Wolf-Dietrich Sprenger, André Schimanski, Tilo Werner und Michael Wittenborn. Komposition Max Nagel, Gitarre Peter Rohm, Fagott Lorelei Dowling, Klarinette Reinhold Brunner, Horn Christoph Walder, Saxophon Max Nagel. Technische Realisation Corinna Gartmann und Angelika Körber. Regieassistenz Ralf Jordan. Regie Harald Krever. Produktion Norddeutscher Rundfunk und Deutschlandradio Kultur 2014.